bisschen Gas, wie der Herr es gewünscht hat. Am Schlagzeug, Thomas Hahn. Energie am Rand des Infarktes. Die Zeit ist um, die Frist vorbei. Gestern wie morgen, alles einerlei. Blutroter Mond ist nicht mehr. Ein Köpfchen sind so voll und mein Herz ist im Meer. danke.